Teil 31 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fragmente. 1. Schneeblume. Eine junge Königstochter hieß Schneeblume, weil sie weiß wie der Schnee war und im Winter geboren. Eines Tages war ihre Mutter krank geworden, und sie ging in den Wald und wollte heilsame Kräuter brechen. Wie sie nun an einem großen Baum vorüberging, flog ein Schwarm Bienen heraus und bedeckten ihren ganzen Leib von Kopf bis zu Füßen. Aber sie stachen sie nicht und taten ihr nicht weh, sondern trugen Honig auf ihre Lippen, und ihr ganzer Leib strahlte ordentlich von Schönheit. 2. Prinzessin mit der Laus. Es war einmal eine Prinzessin, die war so reinlich, gewiss die reinlichste von der ganzen Welt. Nie sah man den kleinsten Schmutz oder Flecken an ihr. Einmal aber fand man eine Laus auf ihrem Kopf sitzen, welches für ein wahres Wunder galt, und man wollte darum die Laus nicht umbringen, sondern beschloss, sie mit Milch groß zu füttern. Dies geschah. Die Laus wuchs immer mehr, so daß sie endlich so groß wie ein Kalb war. Wie nun diese Laus starb, ließ ihr die Prinzessin das Fell abziehen und sich ein Kleid daraus machen. Kam nun ein Freier und hielt um sie an, so gab sie ihm auf zu raten, von welchem Tier das Fell wäre, das sie zum Kleide trug. Da dies nun keiner raten konnte, mußten sie alle abziehen. Endlich kam ein schöner Prinz auf folgende Art dahinter. 3. Vom Prinz Johannes. Von seinem Wandeln in Sehnen und Wehmut, von seinem Flug mit der Erscheinung, von der Roten Burg, von den vielen herzbewegenden Prüfungen, bis ihm der einzigste Anblick der schönen Sonnenprinzessin gewährt wurde. 4. Das gute Pflaster. Zwei Nähtersmädchen hatten nichts geerbt als ein gutes altes Pflaster, welches Geld machte und wovon sie außer ihrem Nähverdienst lebten. Die eine Schwester war sehr klug, die andere sehr dumm. Eines Tags, als die Älteste in die Kirche gegangen ist, kam ein Jude zu der Dummen. »Schönes neues Pflaster zu verkaufen oder zu vertauschen gegen altes, nichts zu handeln?« Da ging die Dumme hin und holte dem Juden das alte Pflaster für ein neues Stück, und der Jude wußte wohl, welche Tugend das alte hatte. Wie die Älteste heimkam, sprach sie, »Es geht schlimm mit unserem Nähverdienst, ich muß uns ein bisschen Geld schaffen, wo ist unser Pflaster?« »Desto besser«, sprach die Dumme, »ich hab auch während du aus warst ein neues und frisches Stück gehandelt für das alte.« Nachher wird der Jude ein Hund, die zwei Mädchen Hühner, die Hühner aber endlich Menschen und prügeln den Hund zu Tode. Ende von Fragmente.